sauver, moi. Je suis pas fringue de surf, vraiment. Galaxy, welcome to the crazy house. Galaxy.

Down below, you lose my way.

floor. Galaxy, kennst du dich bei Kunst aus? Dann gestand ich ihr, ich plane einen Kunstraub. Ich sagte ihr, ich frage dich, welche Kunst ich rauben soll und welche Kunst nicht. Ich fragte sie, stimmt es, dass du was von Kunst weißt? We'll be right back.

with me. With me. Fuck.